WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt: Ich bin ein Egoist. Und ich möchte sehr gerne folglich mit Leuten sprechen, die immer nur ihren Vorteil sehen, die andere vorwiegend ausnutzen und die immer zuerst nur an sich denken. Wie denkt ihr wiederum über euch, die ihr so tickt? Findet ihr das gut oder habt ihr in gewisser Weise auch ein schlechtes Gewissen dabei? Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter Egoisten oder wegen Egoisten schon sehr, sehr gelitten haben in ihrem Leben. Ihr könnt gerne anrufen, sofort, ab sofort natürlich kostenfrei auch, wie immer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist der oder die Alex, 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Der Alex. Der Alex. Hallo. Alex, schön, Hallo. Dass du da bist. Bist du ein Egoist? Also ich selber würde mich nicht so betrachten, aber andere sagen mir das halt ständig, dass ich ein kleiner Egoist bin. Aha, warum sagen die das? Deswegen, wie soll ich das erklären? Wenn ich meine eigenen Ziele mir setze, dann verfolge ich diese Ziele, bis ich mein Ziel erreicht habe und achte laut Aussagen von Bekannten und Freunden eher weniger darauf, ob ich andere damit beeinträchtige oder in Mitleidenschaft ziehe. Hast du mal ein Beispiel, woran ich das mal so dann auch richtig kapiere? Also das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel, ich gehe im Sommer fliege ich nach Kanada, weil ich dort eine Stelle als LKW-Fahrer bekommen habe. Wie cool. Und, eine Stelle als LKW-Fahrer in Kanada, nicht schlecht. Genau, und werde dann halt im USA-Verkehr unterwegs sein und ich habe halt jetzt eine Stelle hier in Deutschland extra angenommen, um mir mein Startkapital für Kanada quasi zu verdienen. Jetzt ist die Sache, dass ich in einer Firma in Köln angestellt bin und diese Leute dort mir eigentlich sehr gut gesonnen sind und auch überhaupt keine Ahnung davon haben, dass ich dann kurz vor meiner Abreise mit meiner zweiwöchigen Kündigungsfrist halt dann wieder auf Wiedersehen sage. Ne? Gut, dass du es jetzt gerade hier öffentlich erzählst. Das macht nichts, weil es ja keiner weiß, in welcher Firma ich arbeite. Und ja. Also das heißt, die gehen davon aus, du arbeitest da jetzt für länger und für immer, aber du willst dann kurzfristig kündigen, wenn du die Kohle zusammen hast, um abzuhauen. Genau, auf gut Deutsch. So, und dann habe ich auch eine Freundin hier in Deutschland und bei der bin ich mir gar nicht so sicher, ob die das wirklich alles so ernst meint. Die sagt es verständlich, ne? Aber da ist mein Ziel auch, die hier zu lassen, weil ich die dort als Last empfinden würde, ne? Weil sie selber sagt, dass mit Arbeit und so, sie könnte nicht arbeiten, weil wie lange würdest du denn, ich nicht so gut, gut geht. Wie lange willst du denn in Amerika bleiben? Also ich habe jetzt erstmal für 2 Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung. Ach, so lange. Und nach den 2 Jahren ist es halt Nordamerika, ist halt der Kanada, ne? Ich fahre halt nur als Longhaul-Truck-Driver durch Kanada dann und durch USA. Ja. Und da ist das halt so, dass nach 2 Jahren kann man halt diese Permanent Resident beantragen und dann hätte ich ja, das kommt der amerikanischen Green Card gleich, ne? Also hätte ich dann die unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung. Ja. Bevor wir zur Freundin kommen, nochmal eine kurze Interessensfrage. Reicht denn da ein normaler LKW-Führerschein aus Deutschland aus? Wenn ich in Kanada ankomme, dann bekomme ich, also jede Firma hat da so ihren eigenen Fahrtrainer und dort werde ich dann selber einen Fahrtrainer bekommen und wenn ich dann das Training mit dem absolviert habe, werde ich dann einen schriftlichen Airbrake-Test machen müssen über dieses amerikanische Bremssystem und dann eine kurze Fahrprüfung und dann werde ich dann die kanadische Fahrerlaubnis bekommen. Ich bin sehr fasziniert von dem Vorhaben, finde ich toll. Ja, das ist auch kurzfristig alles gewesen, ne? Ich bin Anfang des Jahres, also ich muss immer von Anfang anfangen. Ich habe, nachdem ich 2010 die Bundeswehr verlassen habe, habe ich dann 2 Versuche gestartet, die Ausbildung zum Berufskraftfahrer zu machen. Bin dort 2-mal übelst übers Ohr gezogen worden, also echt ausgenutzt worden bis zum geht nicht mehr. Hatte dann teilweise 450 Euro Lohn ausgezahlt bekommen, netto, ohne Spesen, ohne alles. Bin aber von montags bis freitags abends bin ich dann durch die Gegend geschickt worden, europaweit, und wusste vorne und hinten nicht, wie es klappt. Ne? Habe mich dann entschlossen, nach dem zweiten Lehrjahr die Ausbildung abzubrechen und habe auf eigene Kosten dann diese sogenannte beschleunigte Grundqualifikation gemacht. Ah, verstehe. Die mich in Deutschland dazu berechtigt, quasi beruflich LKW zu fahren. Okay, Schnitt. Und wir machen mal Schnitt. Gut. Jetzt kommen wir zum Egoismus und zur Freundin. Genau. Die Freundin willst du abschießen, wenn du nach Amerika gehst? Die will ich abschießen. Das sagst du auch so. Wie lange bist du mit der zusammen? 8,5 Jahre jetzt ungefähr. Wie viel? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Aber sie weiß von deinem Vorhaben? Sie wusste, dass ich mein Interesse habe, nach Kanada zu gehen. Aber so im Großen und Ganzen ist der Meinung, dass es halt nur so ein Traum von mir ist. Ne? Aber so wie du es gerade geschildert hast, ist das ja alles schon absolut handfest. Das ist alles du hast deine Kontakte, alles in trockenen Tüchern. Mein Arbeitsvertrag, meine Aufenthaltsgenehmigung, alles schon Du weißt doch genau, wann du fliegen wirst. Genau. Der Flug ist schon gebucht. Der Flug ist schon gebucht, alles fertig. Und sie, die Freundin, mit der du 1,5 Jahre zusammen bist, weiß das nicht? Sie weiß das nicht, nein. Das ist krass. Und ich überlege jetzt gerade, ich meine, sie hatte letzte Woche Geburtstag, deswegen warte ich jetzt noch ein bisschen, bevor ich mit ihr Schluss mache. Aber das ist auch eine Sache, ne? Bei ihr bin ich mir nie so ganz sicher, ob sie auch so ehrlich ist, ne? Aber was hast du für Gefühle für sie? Also das ist, glaube ich, Gewohnheit. Also mit Liebe hat das nichts mehr zu tun, ne? Das ist einfach nur so, hast du eine Freundin, bist nicht ganz alleine und so, ne? Ach so, das heißt, du hättest die wahrscheinlich eh bald verlassen, auch wenn du nicht nach Amerika gehen würdest. Wäre ich in Deutschland gewesen, wäre ich wahrscheinlich, bis ich irgendwo eine neue gefunden habe oder so, aus Gewohnheit zusammengeblieben, ne? Einfach nur, um nicht alleine zu sein. Was sagst du ihr denn, was du für sie empfindest noch? Ich mag sie wirklich, ne? Also ich mag sie, aber ich liebe sie nicht, ne? Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Ach, das weiß ich, das hast du gesagt. Ich lüge keine Menschen an, ne? Ich sage ihr das eiskalt, ne? Mhm. Und das ist halt so, dass sie das schade findet, aber sie sagt... Sagen wir so, Alex, dann habe ich lieber einen, der mich mag, als einen, der mich nicht liebt, ne? Ja, das ist aber auch schon schlimm, wenn das jemand sagt. Das ist schon schlimm, Das ist sehr schlimm. Also ich wäre jetzt empörter, wenn du ihr richtig die große Liebe vorspielen würdest und sie dann eiskalt abschießen würdest bald. So. Ich meine, ich schieße dir eiskalt ab, ne? Da hat sie ja keine Angst. Gut, aber du hast ja schon mal gesagt, dass du sie nicht liebst und... Genau. Also du wartest den Geburtstag jetzt noch ab und dann müsstest du ihr sagen. Die hat jetzt gerade Geburtstag. Also Geburtstag. Ich will jetzt in der Nachphase vom Geburtstag will ich ihr jetzt nicht die Woche kaputt machen. Ja, aber deswegen aber ich gehe mal davon aus, dass es nächsten Monat dann werde ich ihr das sagen. Ja. Ja, also ist schon. Sie wäre auch noch so eine, sie würde sagen, sie geht mit nach Kanada, ne? Aber ich möchte das nicht, weil sie arbeitet nicht. Mhm. Sie begründet das mit psychischen Mankeln, die sie hat, ne? Mhm. Wobei ich aber manchmal denke, dass das einfach nur eine vorgeschobene Ausrede ist, ne? Mhm. Weil man kann ja immer sagen, oh, mir geht psychisch nicht so gut, ne? Ja, okay. Und sie würde mir dort wie ein Klotz am Bein hängen und das möchte ich einfach nicht. Ich verstehe gar nicht, du bist ein ziemlich klarer Typ irgendwie, scheinst du mir zu sein. Warum hast du nicht vorher bessere Verhältnisse geschaffen in deinem Privatleben? Warum bist du mit so einer Frau zusammen, die du eigentlich gar nicht großartig wertschätzt? So scheint mir das. Man ist so gewohnt, man kennt sich so. Gewohnheit, ne? Ja, man kuschelt ein bisschen rum. Läuft halt alles so, genau. Man kuschelt mal gelegentlich, wenn man sich da mal sieht und dann, wäre halt doof, wenn man das Ganze nicht mehr hätte, ne? Ja, du wärst ein Kerl nach meinem Geschmack, wenn du immer klar Schiff machen würdest, auch den Frauen gegenüber. Ja. Dann fände ich das völlig in Ordnung. Schluss aus, ist nicht mehr mein Ding und tschüss. Aber so hat das ein bisschen so einen Geschmack. Du nutzt sie so lange aus, du lutscht sie so lange aus, solange es irgendwie noch geht und dann bist du weg. Ja, das ist eigentlich schon wahr, ja. Ich habe auch teilweise dann ein schlechtes Gewissen, aber am anderen Ecken denke ich mir so, ich habe jetzt in der letzten Zeit so viel schlechte Erfahrungen gemacht mit vielen Dingen und man wird von allen Seiten permanent ans Bein gepisst. Ja, das darf man ja nicht so einfach blind wieder zurückgeben. Ich finde, man muss ja selbst eine Haltung haben und man muss sich ja gut im Spiegel angucken können. Dazu gehört, dass man hart sein kann, absolut, gebe ich dir recht, aber man darf nicht linkisch drauf sein. Ja, das ist natürlich so ein Ding, was nicht ganz so toll ist, ne? Ja. Wo ich mir dann aber denke, meine Ziele stelle ich dann weiter in den Vordergrund, ne? Andere Leute würden, so, das ist meine Meinung. Ich kenne das halt so, dass wenn andere Leute sich Ziele gesetzt haben, dann interessiert die das auch im Feuchten, wie es anderen dabei geht, ne? Ja. Aber so darf man ja ein Großteil der Gesellschaft, ne? Ja, aber das ist ja, aber letztendlich leiden wir anderen ja darunter. Und das ist ja das, was wir auch so kritisieren. Es ist ja gut, wenn man Ziele hat, wenn man dahin will, redet ja kein Mensch drüber, ist ja in Ordnung. Aber immer mit einem gewissen Anstand und mit einer gewissen ethischen Haltung, finde ich, muss man das machen. Also, wie auch immer. Geht ja noch weit, weil Familie denkt ja auch nicht, dass ich das durchziehe nach Kanada, ne? Die sind alle der Meinung, auch der an und googelt da mal ein bisschen und ich hab das schon gesagt, der Flug ist gebucht, alles schon fest, nein, ja, ja, ist alles gut, Alex, alles gut, ne? Also so. Ja, okay, aber du hast es gesagt, die nehmen dich nicht ernst, du hast es gesagt. Genau, die nehmen mich überhaupt nicht ernst und dann ist das Geheul am Ende groß, aber das ist mir dann völlig egal. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Gar nicht gut, ich bin im Kinderheim aufgewachsen. Ach so, ah ja. Und den größten Teil meiner Jugend und Alex, halt egal. Schade, aber. Abgesehen von dieser Egoisten-Diskussion, das, was du davor hast, finde ich gut. Respekt, dass du dich da so reingekniet hast. Jeder soll seinen Traum verwirklichen. Und wenn das sein Traum ist, finde ich einen coolen Traum, dann mach es. Und das habe ich auch innerhalb von anderthalb Monaten jetzt komplett hinbekommen. Ne? Super, wirklich, Respekt, finde ich gut. Und von der ersten Kontaktaufnahme zur Personalabteilung bis zum fertigen Visum hat das jetzt anderthalb Monate gedauert. Ungefähr. Super. Sprichst du denn so perfekt Englisch auch? Ich verstehe sehr gut Englisch und mit einem Duden oder einem kleinen Translator dabei spreche ich auch relativ gut Englisch. Da kommst du auch schneller rein. Aber das Bekannter sagt zu mir, du bist drei Monate da, dann fängst du auf Englisch an zu träumen. Ja, also das ist eine Sache, das glaube ich auch. Alex, Händen und Füßen, ne? Dann wünsche ich dir viel Glück. Mach bald reinen Tisch mit deiner Freundin, damit die Arme nicht zu verschreckt ist. Und gute Zeit und guten Start in den Staaten und in Kanada. Und überhaupt viel Glück und alles Gute. Ja. Mein Lieber. Gut. Bis dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, weil ich mit dir mal gesprochen habe. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich nie wieder hören, wenn du jetzt in die weite Welt ziehst. Oh, ich kann ja mal durchrufen, weil ich höre ja über Web auch immer eins live. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist einfach mal durch, wenn ich mal durchkomme. Das ist eine gute Idee. Meld dich mal so im Herbst, da können wir schon ein bisschen reden, wie es dir so ergangen ist. Okay. Abgemacht. Gut, dann alles Gute. Was, ne? Tschüss, Alex. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Meine Lieben, das hatte ich euch letzten Mittwoch schon erzählt. Wir hier von 1 Live haben ein Magazin, ein Fernsehmagazin entwickelt, das heißt Mr. Dix. Und das läuft immer mittwochs, also dreimal an einem Mittwoch um 22 Uhr auf 1 Festival. So auch heute um 22 Uhr. Wer es versäumt hat, kann das in der 1 Live Mediathek nachschauen zum Thema Ego. Und deshalb haben wir uns heute auch für das Thema entschieden. Und nächste Woche heißt das Thema von Mr. Dix. Heißt das Thema Lust. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Thema. Ich bin ein Egoist und ich möchte gerne mit Egoisten sprechen, die wirklich knallhart ihre Sachen durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, die das gut finden oder die es weniger gut finden. Und ich möchte gerne mit Opfern von Egoisten sprechen. 0800 220 50 50 oder mailt uns lumian@wdr.de. So, hier ist Eva. Eva ist 26. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Eva. Hallo, hallo. Hi. Ja. Ich muss erst einmal kurz einsteigen. Du hast mir jetzt zum Schluss im Vorgespräch so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen, weil ich absolut nicht nachvollziehen kann, warum Ziele verfolgen, alles schön und gut, aber warum dieser junge Mann nicht mit offenen Karten spielt. Mhm. Und ich glaube, das macht einen Egoisten dann schon aus. Mhm, mh. Weil ich jetzt, da wären wir dann bei meinem Thema, ein Jahr mit einem unfassbaren Egoisten zusammen war, davon aber nichts wusste. Wie, du wusstest nicht, dass er ein Egoist ist? Richtig. Du hast das hast das während des Jahres nicht gespürt, nicht bemerkt? Nein, überhaupt nicht. Erzähl mal ein bisschen über diese Beziehung. Ein Jahr hat die gedauert. Genau, wir waren zusammen und es war nie öffentlich. Also es war eine heimliche Geschichte, es hatte einfach damit zu tun, dass wir zusammen uns auf der Arbeit kennengelernt haben und eben auch zusammen gearbeitet haben. Und das war so seine Erklärung, warum das alles nicht öffentlich sein durfte. Mhm. Und mit dieser Situation kam ich dann etwas gut klar am Anfang, hinterher dann nicht mehr so. Und dann habe ich im Dezember letzten Jahres habe ich das Ganze beendet, natürlich praktischerweise vor Weihnachten und Silvester und so weiter, also vor der Zeit, wo es einem dann nochmal besonders wehtut. Mhm. Ja, und dann... Aber während dieses Jahres, abgesehen davon, dass das so heimlich lief, war es für dich gut? Alles war gut. Wir haben schöne Sachen zusammen gemacht. Ja. Er war 4 Tage die Woche bei mir, also... das war auch jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, da gäbe es irgendwas, wo ich zweifeln könnte. Mhm. Hatte er denn irgendwann in Aussicht gestellt oder hatte er in Aussicht gestellt, dass man das irgendwann doch öffentlich machen könnte? Ja, also er hat immer gesagt, dass er sich eben, bei ihm sich Gefühle langsam entwickeln und er sich erst hundertprozentig sicher sein möchte, bevor man das quasi so kompliziert macht, dass man das auf der Arbeit und überall öffentlich macht. Wieso hast du dich dann getrennt? Weil weil ich unter der Situation sehr gelitten habe, weil ich das Gefühl hatte, dass man sich eben viele, ja, ich sag mal, Situationen, die einem am Anfang diese Verliebtheit bestätigen, einfach nimmt, dass man zusammen eben einfach entspannt da sitzt, weil es war ja immer der Gedanke, es könnte irgendjemand was mitbekommen. Ja, und jetzt erzähl mal, was daraus, inwiefern du im Nachhinein jetzt merkst, dass das ein Egoist ist, oder? Ja, also, es ging dann so weiter, dass ich eben die Sache beendet habe und dann eben in extremen Zwiespalt geraten bin, wie ich jetzt auf der Arbeit weiterverfahre. Es ist ein Nebenjob für mich, das heißt, ich bin nicht auf ihn angewiesen, aber es macht mir einfach unheimlichen Spaß. Mhm. Und also ich kam mit dem Druck dort nicht mehr klar, dass es immer noch heimlich war und dass ich sehr gelitten habe, wenn er eben auch da war. Und dann habe ich mich einfach mal meinem Chef offenbart und habe ihm gesagt, ich war mit meinem Arbeitskollegen zusammen. Übrigens der dir nicht überstellt war, ne? Der Arbeitskollege, der war auf gleicher Ebene ungefähr. Genau, ja. Und mein Chef sagte dann, du machst deinen Job so gut, meinst du nicht, es gibt eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn alle Bescheid wissen, dir wird niemand negativ gegenüber eingestellt sein, das wird uns alle nur stärken hier, auch als Team. Was ist denn, wenn du mal mit den anderen sprichst? Ja, und das habe ich dann über eine Nachricht gelöst, die ich an meine Arbeitskollegin, also es sind halt hauptsächlich noch Arbeitskolleginnen gewesen, geschickt habe. Und 5 Minuten später kam der Anruf von meiner super lieben Arbeitskollegin, die mir sagt, also die erst gefragt hat, um wen es da genau geht in der Nachricht, obwohl ich das eigentlich sehr genau reingeschrieben habe, und die dann sagte, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Oh, ich ahne schon, ich ahne was, ich ahne was. Eine Stunde dauerte das Gespräch mit Tränen, Gelächter, Fassungslosigkeit. Das heißt, er hatte mit ihr auch was die ganze Zeit? Ja, und zwar auch schon sehr lange. Also keine Silbe, die er erzählt? Nein, ihr auch nicht. Also bei ihm war die Geschichte sehr klar geregelt, dass es eine Bettgeschichte ist. Bei uns nicht. Das muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Aber er hat sie im Glauben gelassen, dass sie trotzdem gerade die Einzige ist. Jetzt sag bloß, da kommt noch eine Dritte. Ja, eine Dritte, eine Vierte, eine Fünfte. So genau weiß ich das gar nicht. Aber hat sich da noch jemand gemeldet bei dir? Also ich weiß auf jeden Fall von einer Ex-Freundin von ihm, die Ex-Freundin, mit der er, also als ich dann ins Spiel kam, das war zu dem Zeitpunkt seine Freundin, er sagte aber immer, das lief nicht mehr und deswegen kam eben diese neue Liebe dann zustande oder diese neue, ja. Diese Arbeitskollegin, die dich dann angesprochen hat, lief das zu dem Zeitpunkt noch zwischen den beiden? Aber dann lief es nicht mehr, oder wie? Nein, also da muss ich sie auch sehr für bewundern. Sie ist da wirklich rigoros gewesen. Also ich habe jetzt 2 Monate Leiden hinter mir. Ja. Bis Samstag, bis eben alles rauskam. Ich meine, das vermindert dein Leiden ja, ne? Wenn man merkt, was unfassbar. Ja, das ist sehr angenehm. Vorher wusste ich nicht ein und nicht aus. Und jetzt bist du froh, dass du ihn vom Hals hast. Ich bin unfassbar froh. Ist der denn auf dich jetzt, weil der weiß das ja, dass du da das öffentlich gemacht hast. Ist er auf dich zugekommen? Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe ihn nochmal zur Rede gestellt. Und wie hat er sich dann verhalten? Was für ein Feigling, ne? Dass er nicht auf dich zugekommen ist. Ja, also das muss ich eben auch nochmal sagen. Ich nehme ihm sehr übel, dass er nicht einfach die Geschichte mit mir beendet hat, an dem Zeitpunkt, wo er gemerkt hat, dass bei mir Gefühle im Spiel sind. Weil ich mir eben denke, das hat ja für ihn auch vieles komplizierter gemacht. Aber der hat mit euch beiden Frauen und vielleicht gab es sogar noch eine dritte, wir wissen es nicht, wirklich gespielt. Ja. Ganz knallhart gespielt. Ja. Hat er sich also wenigstens auch mit unserer Gesundheit. Also ich sag mal so, wenn man mit jemandem ein Jahr zusammen ist, dann verhütet man anders, als wenn man jemanden jetzt gerade kennengelernt hat. Und das war eben bei uns beiden so. Hat er sich wenigstens entschuldigt? Nein. Wie hat er sich denn erklärt? Also ich habe ihn unter anderem gefragt, warum er das mit uns nicht schon eher beendet hat. Daraufhin hat er gesagt, weil er mir nicht wehtun wollte. Ach ja, das sagen die dann immer. Und als erstes kam eigentlich von ihm der Vorwurf, wir hatten doch die Absprache, dass alles unter uns bleibt. Ach so, das hat er dir jetzt einen Vorwurf quasi gemacht. Ja, genau. Also, aber da muss ich nochmal einhaken, ich will dir das nicht vorwerfen, weiß Gott nicht, aber damit ich das verstehe. Wie kam es, dass du dann im Nachhinein das bei deinem Chef dann zum Thema gemacht hast? weil mir der Job so wichtig ist, einfach und so viel Spaß macht, obwohl es nur ein Nebenjob ist, dass ich nicht einfach fliehen wollte. Ach so. Ich wollte mich nicht einfach aus der Situation. Ach so, du warst so unter Druck, dass du damit gespielt hast, da ganz wegzugehen. Genau. Ah, jetzt verstehe ich. Was ich auch noch sagen muss, ich habe erst eine andere Erklärung gegeben. Also eigentlich habe ich gesagt, ich höre auf. Und diese Erklärung hat mein Chef mir nicht so richtig abgenommen. Und dann habe ich eben ihm noch die Chance gegeben, das bei meinem Chef zu erklären, was er dann so gemacht hat nach dem Motto, sie hat für mich eine Schwärmerei entwickelt und kann nicht mehr mit mir arbeiten. Mensch, da bist du aber richtig wo reingeraten. Ja, Mann. Und wenn dieser Anruf nur dazu beiträgt, dass zwei Frauen auf der Welt diesen Fehler nicht begehen, dann hat es sich schon gelohnt. Ja, aber das ist leicht gesagt, ne? Ja. Wenn man dann in so eine Situation reinkommt, du bist ja auch da so reingekommen, dann glaubt man das erstmal. Und ja. Aber man muss vorsichtig sein, es gibt so viel Lug und Trug überall. Und das ist das ist Betrug und knallharter Egoismus, das hängt natürlich alles irgendwie zusammen. Ja. Wie ist denn das, wenn ihr euch jetzt so während der Arbeit begegnet auf dem Flur? Ich habe jetzt gekündigt. Ach, du hast jetzt doch gekündigt? Ja. Und zwar muss ich aber sagen, mit erhobenem Haupt. Ich werde morgen mich nochmal von allen verabschieden. Und also kann wirklich mit erhobenem Haupt rausgehen. Aber es sind im Nachhinein jetzt noch so viele Geschichten rausgekommen. Also auch so Geschichten, wenn ich jetzt mit mir vertrauten Menschen, die eben die Situation auch auf der Arbeit kennen, gesprochen habe. Die haben dann gesagt, ja, da gab es ja schon mal diese Geschichte und da gab es ja schon mal jene Geschichte. Ach so. Also viele wissen Bescheid über alles. Aber dennoch schade, dass du dann einen Job jetzt aufgibst, den du offensichtlich sehr gerne gemacht hast. Ja, aber so kann ich privat noch dahin gehen. Also ich muss, das ist natürlich Gastronomie, wie das so ist. Und da ist sowas ja auch, oder meint man ja auch, dass sowas gang und gäbe ist. Aber dieser Mensch ist für mich gestorben. Gestorben, definitiv. Eva, was hast du aus dieser Geschichte jetzt für dein, du bist 26 Jahre alt, du bist jetzt richtig auf die Nase gefallen. Ja. Was hast du für dich daraus gelernt und gezogen? Also definitiv werde ich nie wieder den Mund halten. Ich kann auch ganz klar sagen, dass ich mich nie wieder in so einer Abhängigkeitssituation begeben werde, dass ich mich wirklich täuschen lasse. Also ich meine, dieser Mensch muss ein unglaubliches Schauspieltalent haben, weil ich habe mir von ihm einreden lassen, dass selbst kleine Eifersuchtssituationen, dass das keinen Wert hat und ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich eben nicht mehr so leicht vertrauen kann. Gut, das wird vielleicht am Anfang sein, aber da musst du auch vorsichtig sein, dass du es nicht übertreibst. Ja. Dass du auch jedem Menschen, sage ich ja immer bei solchen Gesprächen, dass du jedem Neuen auch eine Chance gibst, ne, der auf dich zukommt. Ja, also ich muss sagen, ich habe durch diese Leidensgeschichte eben einen Psychologen gefunden, mit dem ich auch schon dieses Thema hatte. Aber das musst du dir vorstellen, diese Situation. In der einen Woche saß ich noch da, unter Tränen. Ja. Und in der nächsten Woche sage ich, es hat sich was Neues ergeben. Wahnsinn. Und ich bin voller Hass. Wahnsinn. Und die Trauer ist zu Ende. Eva, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Und ja, sehr gerne. Als Warnung für viele andere. Das kann ja Männer genauso betreffen in der umgekehrten Rolle. Ich muss nur noch eins sagen. Ja? Ich bin nämlich durch diese Geschichte auf einen sehr netten Chatroom gestoßen. Und die möchte ich hiermit grüßen, weil die alle gespannt zuhören. Okay. Und dir immer gerne zuhören. Das machen wir hiermit sehr gerne. Liebe Eva, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich überlege gerade so, was mir so an krassem Ego-Verhalten von anderen schon so widerfahren ist. Aber das war so viel im Laufe meines Lebens, dass mir gar nicht im Moment so eine richtig krasse Geschichte einfällt. Ich kann nur sagen, so für mich, dass ich egoistische Menschen per se, oder egoistisches Verhalten per se unsympathisch finde. Ich weiß, man muss einen gewissen Egoismus haben, um im Leben durchzukommen. Das ist schon gut. Aber je weiter man das runterfährt, desto sympathischer ist mir das. Mir sind immer die zurückhaltend sind und ein bisschen selbstlos sind und sich für andere interessieren, sind mir immer natürlich viel sympathischer, das geht euch sicher ganz genauso, als so diese Ego-Maschinen, die immer nur an sich denken, die immer nur ihre Sache durchziehen, die auch am liebsten nur über sich selber reden, die überhaupt nie mal eine Frage stellen und so weiter. Wir sind gespannt, was wir noch hören werden jetzt. Hier ist Thomas. Thomas ist 28. Guten Morgen, Thomas. Ja, schönen guten Morgen. Ein Ego? Bist du ein Egomane? Ich würde mich eher als professionellen Egoisten bezeichnen. Oh. Ich musste eben gerade ein bisschen schmunzeln, als du von dir geredet hast und gesagt hast, dass du also Egoisten nicht magst und was du daran nicht magst. Ich glaube, dass... Professionell klingt interessant. Was heißt das? Das heißt, das darf keiner merken. Das heißt, verstehe. Man versucht, seinen eigenen Vorteil zu erlangen, aber so, dass es die anderen nicht mitbekommen. Das ist aber die anderen können durchaus einen Schaden haben. Definitiv, und den hatten sie auch schon. Hatten sie durch mich. Sag mal ein Beispiel. Also ich hatte zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der wegen mir seinen Job verloren hat, weil er nicht die Leistungen erbracht hat, wie er sollte. Und ich habe diese Gelegenheit beim Schopfe mehr oder weniger gepackt, um dafür zu sorgen, dass er seinen Job verliert. Und was hast du gemacht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man ist dann besonders fleißig, um sich in den Vordergrund zu stellen, um dem Chef zu signalisieren, ich bin besser. Oder aber man versucht das sogar noch auf irgendwelchen komischen Mitteln, den auszustechen. Nein, also ich sag mal, da wären wir ja wieder beim erfolgreichen bzw. professionellen Egoisten, der in meinen Augen viel mit Analysieren und Warten zu tun hat auf die passende Gelegenheit. Mhm. Das war eben so, dass dieser Kollege Schwächen gezeigt hat, sag ich mal, in unserem Team. Mhm. Und da musste ich gar nichts machen. Mhm. Ich sag mal, jemand, der jetzt nicht so egoistisch veranlagt wäre, der hätte ihn vielleicht gedeckt. Mhm. Aber ich habe das dann eben zum Anlass genommen, und es ist pikant, daran ist es auch noch ein Freund von mir, um ihn bekommen, meinen Vorteil zu sehen, und ich bin auch immer noch mit ihm befreundet. Du hast ihn ins Unglück rennen lassen, hast ihm aber nicht den Dolchstoß verpasst. Oder doch? Doch. Also das letztlich, ich sag mal, wir hatten bei uns so viele Freiheiten, dass das gar nicht so aufgefallen wäre, wenn er einfach so weitergemacht hätte. Klar, irgendwann hätte es sicherlich Probleme gegeben, aber so konnte ich mich ja auch noch mal ein bisschen hervortun und sagen, sehen Sie mal, wie sehr ich mich um das Unternehmen kümmere, wie sehr ich möchte. Und es ist ja, sage ich mal, wenn ich ihn jetzt decken würde, dann würde ich mich ja selber strafbar machen, mehr oder weniger. Und das sind eben so die Mechanismen, die man nutzen kann, um Du sagst zudem, dass es ein Freund von dir ist. Ja. Ein guter Freund oder so, halt ein Bekannter? Irgendwo in der Mitte. Weiß der das? Hat er das? Ja, der weiß das, aber der glaubt mir diese Geschichte eben auch. Und das ist... Achso, der weiß es eben nicht. Der durchschaut dich nicht. Der durchschaut mich nicht. Er weiß, was ich gemacht habe. Ich habe ihm aber auch gesagt, ich will nur dein Bestes, weil über kurz oder lang hätte das sowieso nicht geklappt. Das finde ich eklig, Thomas. Echt, wenn du mein Arbeitskollege wärst und ich dich durchschauen würde, wäre aber die Hölle los. Ja, ich hatte das aber schon vorher gesagt, ich war nicht immer so. Aber ich finde ja immer die alte gute Maxime, dass man sich so verhalten soll anderen gegenüber, wie man auch gerne behandelt werden möchte. Du möchtest doch bestimmt auch nicht so behandelt werden. Nichts gegen Leistung. Leistung ist cool. Okay, wenn jemand gut ist, dann, aber das hat ja schon übel im Beigeschmack, was du gerade geschildert hast. Willst du selbst so behandelt werden? Nein, möchte ich nicht. Ich sag mal, das war ein bisschen so, vielleicht ist es vergleichbar. Wenn irgendwo ein schwaches Glied auftritt, der Schwächste wird gefressen. Mhm. Und aber ist es eigentlich nicht wenn es jetzt um mich geht, dass mir sowas passiert, wenn ich weiß, dass ich das schwächste Glied bin, dann kann ich das sogar akzeptieren. Sagst wenn du ich jetzt? Es nicht bin. Sagst du jetzt? Na ja, wo es dir gut geht. Das ist natürlich leicht gesagt, das kann schon sein. Du hast gerade einen interessanten Nebensatz gesagt. Ich war nicht immer so. Ja. Du bist 28. Seit wann bist du denn so? Letztlich seitdem mein Vater gestorben ist. Wie lange liegt das zurück? Das war 2006, also 8 Jahre jetzt dieses Jahr. Und was hat das mit dem Tod deines Vaters zu tun? Ich war vorher ein komplett anderer Mensch. Ich war immer sehr introvertiert. Ich habe immer die Konkurrenz zu anderen gescheut. Mhm. Und war dann auch damals in einer Beziehung, die sehr einnehmend war. Die wenigen Freunde, die ich hatte, die nicht keine guten Freunde waren, aber trotzdem habe ich auch verloren. Mhm. Da Dadurch, dann ist mein Vater gestorben, kurz darauf ist die Beziehung zerbrochen, zu meiner Mutter hatte ich ein sehr schlechtes Verhältnis und ich weiß noch genau, ich habe gegen die Wand geguckt und habe gedacht, wie soll das jetzt weitergehen? Also ich hatte halt niemanden und ich bin dann damals, ich will nicht sagen, es waren die falschen Freunde, es waren auf jeden Fall sehr reiche Freunde, bin an die geraten. Und hab dann so der ihr sehr, sehr, sehr egoistisches Leben miterlebt. Mhm. Dadurch, dass ich aber quasi in dieser Clique war, war ich ja einer von denen und dann habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Du hast das so übernommen, quasi diese Verhaltensweise auch. Unter anderem, aber in einer auf eine andere Art und Weise. weil ich habe dann in dem Zeitpunkt gemerkt, ich war vorher auch nicht wirklich erfolgreich im Beruf und in der Schule war ich auch immer sehr schlecht. Hab dann aber gemerkt, wenn ich diesen Egoismus geschickt anwende, dann kann ich es damit sehr weit bringen und das ist sehr traurig, dass es so ist. Ja, stopp, da muss ich gleich einhaken. Es ist sehr traurig. Es funktioniert natürlich, das glaube ich schon. Auf der materiellen Ebene des äußeren Lebens funktioniert das natürlich wahrscheinlich sogar sehr gut. Was sagt dein Gewissen? Sonst würde ich nicht anrufen. Das heißt? Das Gewissen meldet sich schon. Eher von Schuldgefühlen geprägt, sondern von Nachdenklichkeit. Mhm. Also wirklich von analytischem Nachdenken, wo ich da mal wirklich versuche, das zu reflektieren, wer ich da eigentlich bin und welche Rolle ich da spiele. Wärst du gerne mit dir selbst eng befreundet? Ja. Aber dann müsstest du immer auf der Hut sein, weil du mit deinen engen Freunden wahrscheinlich genauso verfährst wie auf der Arbeit. Nein. Also das ist Freundschaft, ich trenne beruflich und privat da sehr strikt. Bis auf das, was bei deinem ersten Gesprächspartner war mit den Ex-Freundinnen. Also da konnte ich mich sehr gut identifizieren, dass man die Ex-Freundinnen doch noch so lange irgendwie mit sich rumschleift, weil man da den eigenen Vorteil sieht, weil man nicht alleine sein möchte. Achso, Alex, der LKW-Fahrer. Genau, richtig. Ja. Genau, richtig. Da konnte ich mich auf jeden Fall identifizieren. Und ich sag mal, mein Umfeld merkt das ja so auch nicht unbedingt. Nee, also, aber du merkst es. Darauf kommt es an, finde ich. Ich finde, was macht das mit deinem Selbstbild? Mhm. Und ich glaube, man kommt am allerbesten durchs Leben, wenn man ein schlüssiges und gutes Selbstbild hat und immer daran feilt. Das ist ja, es ist ja ein lebenslanges Ringen, so empfinde ich es, dass man auf einer ethisch ordentlichen Ebene agiert. Es ist ja nicht so, dass man einmal dahin kommt und dann ist man immer so. Und man lebt besser und wie gesagt, man kann sich in dem Spiegel anschauen. Das kann ich auch so. Das kann ich. Mhm. Das kann ich. Auch wenn du an diesen Typ da denkst, wie du ihn behandelt hast oder wie du dich verhalten hast. Wie gesagt, also ich denke, dass es sowieso passiert wäre, über kurz oder lang, dass er eben diesen vielleicht nicht den Job verloren hätte, aber dass es auf jeden Fall zu Konsequenzen geführt hätte. Aber ich habe das beschleunigt, ja. Du wirst natürlich auch über deine Grenzen nachdenken. Wie weit kann ich gehen? Nein. Also ich sag mal, das ist jetzt schon 2-3 Jahre her. Mhm. Und es ist also nicht so, dass ich jetzt erkennen kann, dass es schlimmer wird, dass dieser egoistische. Vielleicht warst du noch nicht in der entsprechenden Situation, die dich herausgefordert hat. Aber nochmal eine Frage zu deinem Gewissen. Was meldet sich denn da bei dir? Das ist ziemlich schwierig zu sagen. Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Und es war letztlich eigentlich, als ich jetzt vorgestern bei dir das Thema gelesen habe, ich bin Egoist, weil ich also die Sendung ganz toll fand, wie sehr du dich in die Menschen reinversetzen konntest. Und dann kam eben dieser Titel, ich bin Egoist, und das hat mich dazu angeregt, nachzudenken. Mhm. Und dann letztlich auch da den Kontakt mal zu suchen und mal wirklich da ein bisschen tiefer einzusteigen in mich selbst. Ich frag mal andersrum. Wenn du jemanden kennenlernst, der so tickt wie du, der dir das vielleicht auch offen sagt, und du lernst jemanden kennen, der offensichtlich und ehrlich auch ein viel weniger ausgeprägter Egoist ist, wer ist dir sympathischer? Der Egoist. Echt? Warum? Weil ich glaube, dass dieser, wenn jemand zu mir sagt, oder wenn ich mich jetzt, sag ich mal, meinen Zwillings oder treffen würde und er würde mir sagen, ich bin so, dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich ihn Aber du wirst rechnen. Den Kürzeren ziehen. Nein, glaube ich nicht. Weil das kann ich einschätzen. Wenn jemand zu mir sagt, bei ihm ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann glaube ich ihm nicht. Nee, das muss ja auch nicht sein. Aber wenn du mit einem Egoisten konfrontiert bist, heißt das natürlich, dass der Egoist sich immer in erster Linie um sich selbst erstmal kümmert. Das heißt, du, wenn es dir schlecht ginge oder wenn du in irgendeine Situation wärst und dessen Hilfe benötigen würdest, stehst hinten an. Ich glaube, das Wort Egoist ist da ein bisschen zu pauschal. Mhm. Und da vielleicht dieser Stereotyp, an dem man da denkt. Also bei einem Egoisten denke ich jetzt, wenn ich den sehe, jemanden, der auch sehr extrovertiert ist, der vielleicht sein fraglich, ob überhaupt vorhandenen Reichtum sehr nach außen trägt und versucht sich da immer zu profilieren. Mhm. Das ist nicht der Egoist, den ich bei mir sehe. Also ich bin überhaupt nicht so. Und auch mein komplettes Umfeld, dem ist das so nicht bewusst. Jetzt werden wir ein bisschen philosophisch, was aber sehr interessant ist, aber das sprengt so leider den Rahmen der Sendung. Thomas, auf jeden Fall danke schön, dass du das so offen erzählt hast. Das machen ja auch nicht viele Leute. Und vielleicht ist das auch ein erster Schritt in weitere Selbstanalyse, dieses Gespräch heute mit mir oder uns beiden. Genau, wobei ich aber nicht glaube, dass ich daran was ändern werde, weil dafür funktioniert es einfach viel zu gut. Ja, wer weiß. Jetzt bist du 28, genau. Wer weiß, wie du in... Manchmal entwickelt sich das auch im Laufe des Lebens, dass das man Veränderungen sein, ja. hat. Also bei mir ist das so, dass ich also in deinem Alter anders getickt habe, auch eher in deine Richtung getickt habe übrigens. Das stimmt, wo du es gerade so sagst. Und so im Laufe des Lebens sich das verändert hat, wo auch die Wertigkeiten sich anders ausgeprägt haben und so weiter. Genau, wir werden alle älter. So. Thomas, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss. Ciao. 1.37 Uhr, das ist die allerbeste Zeit für unsere Lisa. Die ist 74. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lisa. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Zum Thema Egoisten. Ja, ich bin seit 16 Jahren verbandelt mit einem, würde ich sagen, Egoisten. Seit 16 Jahren? Woran zeichnet sich das denn? Woran merkt man das, dass er so egoistisch ist? Er ist ein lieber Schrappsack. Ein lieber Geizkram. Also ein Pfennigfuchser. Ein sparsamer, wenn es um Geschenke geht. Das stimmt übrigens. Geizige Leute sind auch immer Egoisten. Das stimmt, ja, das gehört ja, klar. Geiz und Egoismus gehört total zusammen. Aber das sind Geschwister, das kann man wohl genau, sagen. Ja. Ja. Es macht sich in vielem bemerkbar, auch wenn es um Geschenke für andere geht, nicht nur für mich. Also, ja, sag mal so ein paar Beispiele. Er ist im Gegenteil manchmal ganz süß und bringt mir Rosen mit und mein Schätzchen und schön. Aber das ist doch ganz nett. Aber da gibt's auch ist es auch. Er ist auch ein netter Kerl. Aber wo ist er denn geizig, besonders geizig? Zum Beispiel muss ich die Hälfte der Tageszeitung bezahlen. Die Hälfte des Telefongrundsatzes. Die Hälfte des Benzins, wenn wir in Urlaub fahren. Also ihr wohnt zusammen, ihr habt auch gemeinsam ein Auto? Er hat sein Auto, das ist eine große Kutsche. Ja. Und ich habe einen kleinen alten Golf. Aber ihr wohnt in einer Wohnung zusammen? Nein. Nein? Nein. Das nicht. Wir wohnen in seinem Elternhaus. Ja. Er hat die beiden oberen Stockwerke und ich wohne im Parterre. Musst du Miete dafür zahlen? Ja, klar. Ah ja. Ganz reguläre, ortsübliche Miete. Und dann gibt es die tägliche Tageszeitung und die wird fein säuberlich auseinandergedividiert. Du zahlst die Hälfte, er zahlt die Hälfte. Genau, aber säuberlich wird sie mir nicht überreicht, sondern er liest sie meistens morgens im Bett bei sich oben unterm Dach. Und dann kriege ich die schon so halbwegs verknüttelt auf die Treppe gelegt. Also das ist sein Haus, das ist wahrscheinlich schuldenfrei, wenn das geerbt hat von seinen Eltern. Klar. So, da musst du, wenn ich fragen darf, wie viel Miete zahlst du da? 450. Ja. Und dann wird pro Jahr immer noch schön abgerechnet, was so an Strom und dazugekommen ist. Ja. Sicher alles verteuert. Ja. Das sind dann immer noch mal so 300 Euro. Da ist er auch ganz genau. Ja. Die Zeitung. Dann fahrt Heller ihr mit, und Cent. Dann fahrt ihr mit seinem fetten Auto zusammen in Urlaub. Dann musst du aber auch brav die Hälfte der Benzinkosten tragen. Benzinkosten und die Hälfte des Essens. Ja, besteht immer darauf, dass wir ein Urlaubsportemonnaie führen. wo jeder immer dann entsprechend 100 Euro oder 150 Euro reintut, bis das leer ist und es wird alles hübsch halbiert. Hast du noch ein Beispiel? Ja, wenn da zum Beispiel, also ich koche ja nun, bin ja nun mal eine Frau und koche auch ab und zu, bin für gesunde Ernährung und er ist in der Beziehung sehr faul, er geht dann lieber essen oder kauft sich Fertigkost, die stinkt dann durchs ganze Haus. Ja, aber zum Beispiel, wenn du was Schönes und gekocht hast. Deswegen schon allein lade ich ihn dann manchmal zum warmen Essen ein. Und zum warmen, gesunden Essen, was er auch immer sehr gerne isst. Aber da gibt er dir nichts für dann. Nein. Ne? Wenn du aber nach oben gehen würdest müssen zum Essen, wenn er was kochen würde. Nein, er kocht ja nicht. Er kocht ja nicht. Nein. Lädt er dich denn schon mal zum Essen in ein Restaurant ein? Ja, zu besonderen Anlässen. Zum Beispiel vor Weihnachten haben wir in einem schönen Hotel gegessen. Mhm. Das hat er bezahlt. Vor seinem Geburtstag hat er mich eingeladen. Aber das rechnet sich ja nicht gegen. Also nee, meine Geschenke an ihn. Was schenkt er dir zum Geburtstag zum Beispiel? Letztes Jahr hat er mir für 120 Euro eine Reise nach Kappadokien geschenkt. Für 120 Euro? Wohin? Nach Kappadokien? Damit kann man natürlich nicht aus. Wo ist das? Dann auch immer selbst schön zubuttern müssen. Wo ist Kappadokien? Oder wie heißt es? Kappadokien, ja, in der Türkei. Ach, in der Türkei? Diesem herrlichen Gesteins. Moment mal, da schenkt er dir für 120 Euro eine Reise? Ja, er meinte, das sei so billig und das könnte er dann mir schenken. Lisa, ich wäre schon seit 16 Jahren weg. Ja? Ja, ich würde wahnsinnig bei so einem Kerl. Ihr seid ein Paar. Der hat offensichtlich gut Kohle. Ja, hat er. So. Mehr als das Doppelte von mir. So, der hat ein großes Haus. Der hat richtig, wer weiß, wie viel der auf dem Konto vielleicht sogar hat, was er dir gar nicht erzählt, was da für ein Vermögen noch ist. Nein, er hat mir auch noch nie erzählt, wie viel Pension er überhaupt bekommt. Aber du gehst davon aus, dass so schlecht. Was war denn der vom Beruf vorher? So die Richtung nur. Muss ich nicht sagen. Ja, okay. Aber du gehst davon aus, das ist nicht so ganz schlecht. Nein, das ist mehr als das Doppelte von mir, das weiß ich auf jeden Fall. So! Und dann hat er auch noch eine andere Wohnung, die er auch vermietet, eine Eigentumswohnung. Mann, und dann nimmt er von seiner Liebsten auch noch Miete, wo das Haus eh seins ist und das würde leer stehen. Leer stehen wird das nicht. Wer wird das für noch mehr vermieten? Ja, natürlich. Das ist doch widerlich, finde ich, Mensch. Er ist traurig. Ach, Mann, oh Mann. Das würde mir jeglichen Spaß an einem Menschen verderben. Das würde mir auch alle Zärtlichkeit und Erotik kaputt machen, würde ich immer denken, was übrig geblieben ist von meiner Erotik, die auch mal ganz schön ausgeprägt war und wo wir auch anfangs wirklich viel Spaß hatten miteinander, Spaß, ja, viel, viel Freude und so weiter, Erfüllung, das ist ein Küsschen auf den Mund und fertig. Hat das denn damit etwas zu tun, dass er so geizig ist? Auch. Nein. Außerdem ist er nicht ganz sauber und ich muss ihn immer darauf hinweisen, muss seine Bettwäsche wieder wechseln. Ach, das auch noch? Ja, klar. Und ich mache ihm sowieso die Wäsche. Hast du ihn denn mal auf dieses geizige Verhalten angesprochen? Nee, ich nicht, aber... Warum nicht, ich habe dem schon längst den Kopf gewaschen. Ich lasse ab und zu dann mal so bissige Bemerkungen raus. Ja, und ich stecke da weg, sagt er, du hast doch genug Geld, du nagst ja nicht am Hungertuch. Und dann hat sich das wieder. Aber warum hast du das ihm noch nie so richtig ins Gesicht gesagt? Du, ich möchte ihn auch nicht verlieren. Mhm. Weil es gibt auch gute Seiten und nette Sachen. Ja, gibt es. Ich finde es schön, dass er so sportlich ist. Mhm. Aber das ist dann eben auch wieder ein Egoismus, der sich bei ihm breit macht. Mhm. Wenn ich hier die Wäsche bügle an einem Nachmittag, dann geht er in eine Sauna. Dann weißt hat er seinen Saunatag oder der geht dann wieder schwimmen und... Der macht immer das, was er will. Ja. So sind die Egoisten. Sag mal, lass uns mal eine schlimme Fantasie kurz andenken. Wir wollen es gar nicht vertiefen. Nee, wir nehmen mal an, du würdest schwer krank. Ja. Und du brauchtest wirklich... Ist er ganz bemüht um mich. Ach, das macht er dann doch. Ja, er fragt immer, was kann ich für dich tun, Schätzchen? Soll ich was für dich einkaufen? Brauchst du was? Doch, das macht er schon. Aber wehe, er müsste mich mal waschen oder sowas. Naja, das sind vielleicht so Sprüche, wenn man mal so ein bisschen krank ist. Aber wenn du jetzt über einen längeren Zeitraum sehr schwer krank wärst, würde der sich auch um dich kümmern? Nein, glaube ich nicht. Der würde eine Frau engagieren. Hat der Kinder? Ja, der hat zwei Kinder. Ja. Ist er den Kindern gegenüber auch so knauserig? Ja. Du sprichst mit den Kindern darüber? Nein, ich weiß es aber. Ja. Tja, aber die Kinder sagen das selber. Mhm. Wer erbt denn sein ganzes Vermögen? Die Kinder. Die Kinder. Mhm. Ja, und wir heiraten ja auch nicht, damit er mir nicht was vererben muss. So glaube ich das. Ne? Wie alt kenne ich ihn. Wie alt ist der Knabe? 7 Jahre jünger als ich. 7 Jahre jünger. Ja, Lisa, wenn du dich damit arrangiert hast, willst du dir nicht madig reden. Aber du verstehst meinen Frust, ne? Ja, total, total. Also du wärst sogar noch viel konsequenter und härter als ich. Mhm. Ich kann dir wirklich sagen, ich könnte gar nicht mal mit, also in der Beziehung schon gar nicht, aber auch nicht eng befreundet mit einem geizigen Menschen sein. Mhm. Das ist mir so. Ja, du, wir leben so unser eigenes Leben inzwischen. Mhm. Ich hier unten und er oben. Mhm. Und ganz oben und was soll's. Ja, ihr habt euch jetzt irgendwie arrangiert. Ja. Aber ich fühle mich jetzt berechtigt, so ärgerlich zu sein. Ja, das finde ich aber wirklich auch. Das find ich. Und deine Rente ist nicht so hoch wie seine? Nein, längst nicht. Ja, ja. Und dann sind 400 Euro auch eine Stange Geld im Monat? Ja, 450. Und dann kommen noch die Nebenkosten. Die Umrechnungen dazu, also genau. die Nebenkosten, die immer steigen und die extra Ablesung. Ich habe ja auch einen eigenen Zähler, eigenen Wasserzähler und. Alles war klein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Mhm. Gut. Ich danke dir für deine offenen Worte, dass du uns das erzählt hast. Ich danke dir für deine Affirmation. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, Tschüss. Ciao. Und zum Thema Egoismus. Die Dreher oder der Dreher, hallo? Die Dreher, hallo. Die Dreher, ohne An vorne. Ja, ohne An vorne, genau, die Dreher, ja. Ja. Also ich höre jetzt die Sendung zu und da sind ja wirklich Egoisten dabei, aber ich finde das, ich bin da ein bisschen neidisch drauf, so zu sein. Habe ich gerade du bist überhaupt kein Egoist. Ich soll es üben, auch von der Therapeutin aus. Ach, die Therapeutin. Und wenn ich dann auch mal Nein sage, ich kriege ein total schlechtes Gewissen und mache dann erst recht umso mehr, was eigentlich mir schadet. Also hört sich jetzt doof an. Also fangen wir mal von vorne an. Du bist in einer Therapie und diese Therapeutin trainiert dich dahin, dass du eine Egoistin wirst. Ja, weil ich oft überfordert bin oder K.O. bin und sie sagt wirklich sehr oft, denk an dich, Nein sagen, egal wie. Und einerseits mache ich immer alles sehr gerne. Mhm. Und aber wenn ich K.O. bin, dann denke ich, boah, was hast du jetzt wieder gemacht, ne? Und die sagen immer wieder Nein sagen. Aber ich habe auch schon mal Nein gesagt. Und ich bereue das im Nachhinein. Und das tut mir dann so leid. Ich meine, dagegen ist ja gar nichts einzeln. Bis zu einem gewissen Maß muss man ja, da muss man das ja auch sein. Sonst wird man ja als Hansel betrachtet von außen. Ja, aber ich kriege es nicht hin. Also ich wünschte mir, ich wäre wirklich so ein Schweine-Egoist wie... Jetzt sind wir noch, Dreher, jetzt sind wir noch so im Bereich des Theoretischen. Erzähl mir mal Beispiele aus deinem Leben, wo du egoistisch sein hättest sollen und warst es nicht oder wo das dann hinterher warst. Erzähl mal. Oh, jetzt ohne Namen und Personen zu nennen, sei es bei sämtlichen Umzügen innerhalb der Familie, kann ich manchmal nicht Nein sagen. Oder meistens, ich sage eigentlich fast nie Nein. Mhm. Sei denn, es ist was Körperliches, wenn es gar nicht geht. Ja. Oder ich habe selber keine Kinder. Ich liebe meine Nichten und wenn es um Nichten geht, kann ich erst recht nicht Nein sagen. Ja gut, aber das ist ja auch sympathisch. Aber egal wo, ich schaffe es nicht. Also ich bin eigentlich immer da. Also so weit, dass man mich in Fremde ansprechen. Ich kann total im Arsch sein, brauche Hilfe. Und ich sag ja, aber nicht nur das, ich gebe noch eine Schippe drauf. Sagst du ja, weil du dann davon überzeugt bist oder sagst du ja, weil du Angst hast, den anderen zu enttäuschen? Beides. Also ja, um andere nicht zu enttäuschen und auch ja, weil ich davon überzeugt bin. Und ja, ich vergesse mich dann aber auch. Gibt es ein Beispiel, wo du jetzt, nachdem du in der Therapie bist, mal Nein gesagt hast? Und ja, eben nicht schlecht. Bitte? Ein Beispiel. Ich überlege gerade ein krasses Beispiel. Weil das sind so viele eigentlich. Weil das kommt immer wieder vor. Ich habe dich nicht verstanden. Was? Es sind immer so viele. Ja? Also wo du Nein gesagt hast und hinterher hast du ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, das war jetzt nicht direkt ein Nein sagen, sondern ich war konsequent und hatte mal Kontakt abgebrochen. Mhm. zu einer Schwester. Zu einer Schwester von mir. Ja. Und das tut mir heute dermaßen so leid, weil in dieser Zeit ist auch noch mein Bruder verstorben. Mhm. Mittlerweile bin ich wieder, also ich habe zuerst gesagt, ich nehme Kontakt auf und überhaupt. Und das tut mir im Nachhinein sowas von leid, weil da habe ich mal Nein gesagt, war mal Konsequenz. Und dann passieren Schicksalsschläge, weil in der Zeit mein Bruder verstirbt. Warum hast du denn da Nein gesagt bei der Schwester? Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Fernsehen sagen soll, ob jemand zuhört, weil das wäre mir dann peinlich. Ja, es ist eine Krankheit gewesen und das Kind war nicht mehr zu Hause und ich war total enttäuscht davon. Wo ist eine Krankheit gewesen, bei wem? Bei einer Angehörigen und das Kind kam halt ins Heim. Ja, ich mag so sauer enttäuscht. Ja. Und da habe ich den Kontakt abgebrochen. Enttäuscht auf die Schwester. Warst du? Ja, ja. Gut, ich meine, das können wir nicht so weiter ausführen. Ja, aber ich habe Angst, dass jemand zuhört. Ich verstehe. Ich schäme mich total dafür, weil ich habe ein total schlechtes Gewissen deswegen. Manchmal ist das ja total. Manchmal ist das ja so, wenn Leute nicht Nein sagen können, dass sie auch irgendwie ein bisschen wenig Selbstbewusstsein haben. Ist das bei dir auch so? Kommt drauf an, wo. Also teilweise. Wenn ich irgendwo bin, bei einer Freundin oder so, alle sagen immer, boah, total selbstbewusst und boah, warum bist du immer so gut drauf und überhaupt und wie schaffst du das? Also alle sagen auch immer, die sind so stolz auf mich, weil ich so positiv denkend bin, weil ich rede immer allen positiv zu. Ich baue alle auf. Ja, so, also jetzt ist blöd. Jetzt bist du in der Therapie und die Therapeutin will, dass du mehr dein Ding durchziehst. Schon länger. Also, ja. Aber die sagt immer und ich komme aus dem Teufelskreis nicht raus. Also ich bin dann oft krankgeschrieben auf der Arbeit, weil ich überfordert bin. Mhm. Aber trotzdem bin ich immer noch für Familie da oder Freunde, egal wie, weil ich kann es da nicht lassen. Ne? Ja. Selbst wenn ich schon krankgeschrieben bin. Ja, also ich glaube, am besten geht da jetzt nochmal unser Psychologe dran als Fachmann. Das schlage ich vor, liebe Drea, dass der Henning dich jetzt gleich nochmal anruft. Du bist jetzt die Erste gewesen, die so richtig Probleme damit hat, nicht selbstbewusst oder nicht egoistisch sein zu können. Ja, darum habe ich auch eben gesagt, vielleicht bin ich auch fehl am Platz bei dem Thema, weil ich sage, das passt nicht zum Egoist, sondern eher zum Anti-Egoist. Ja, das gehört ja auch dann zum Thema absolut dazu. Liebe Drea, ich bitte dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von Henning. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Auf. Ja, danke nochmal. Und ich war überrascht, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ja, super. Tschüss, ciao. Und schön, dich mal gehört zu haben. Tschüss. Tschüss, ciao. Und weiter geht es mit Chris. Und Chris ist 47. Guten Morgen, Chris. Hi, Domian. Hallo, Chris. Hey, erstmal Dankeschön, dass ich durchgekommen bin. Und ganz großes Kompliment für deine Sendung. Dankeschön. Ich weiß, wie viele Jahre ich das schon höre. Und ich finde diese ganzen Geschichten spannend. Und für mich ist das Leben. man kann so viele Bücher lesen. Aber man muss sich wirklich raus, man muss konfrontieren und man liest so viel und dann denkt man immer so, man hat das gelesen, aber man hat eigentlich nichts verstanden. Ja. Und das, was du da machst mit deiner Sendung, das ist das Leben, wenn ich dir dieses Kompliment mal geben darf. Dankeschön, aber ja gut, das ist das Kompliment der Anrufer, die von sich erzählt. Jetzt erzähl doch mal von dir, bist du ein Egoist? Also bei mir ist es so, ich habe so einen Wandel gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Saulus und Paulus kennst. Ja? Alle kennen die. Die meisten zumindest. Okay. Und bei mir war das wirklich so, dass ich einfach mal Danke an 1Live sagen wollte für eure Aktion, die ihr vor Weihnachten gefahren habt. Schenkt euch Liebe. Mhm. Ja? Mhm. Das war wirklich für mich so, wo mir förmlich die Augen geöffnet worden sind. Ja, ich war so dermaßen gierig unterwegs. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von dem Ring der Nibelungen kennst, ja, wo ich war nur noch gierig unterwegs. Ich habe nur noch in Geld gedacht. Ich habe nur noch an Trophäen gedacht, was weiß ich, Kerben im Colt, was Frauen in meinem Bett betrifft und. Und dann eine Aktion von 1Live hatte ja gewonnen. Ja, das war eine Aktion von euch. Die habt ihr vor Weihnachten gefahren. Ja, natürlich, ich weiß, aber inwiefern hat diese Aktion dir die Augen geöffnet, wenn du dein Leben lang vorher anders warst? Weil ich vorher nicht zu schätzen wusste, wer mich liebt. Und ich nicht Liebe gegeben habe und einfach nur alles benommen habe. Ja. Ich habe nur noch genommen, ich war wirklich wie so ein Jäger, so ein typischer Mann. Ich habe der Frauen die Keule über den Kopf gehauen, habe die in meine Höhle gezogen und habe überhaupt nicht geguckt, wer ist das, was will die eigentlich? Gab es einen Satz, gab es eine Geschichte, einen Moment von unserer Aktion, wo der Schalter sich umgedreht hat? Ja, ich sag ja, das war dieser Satz, schenkt euch Liebe. Ah, der Satz war das? Das war dieser Satz. Und danach bin ich wirklich ganz anders durch die Welt gegangen. Entschuldigung, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Du bist ein Kerl von 47 Jahren. Und ja, da kommt ein Radiosender und sagt, schenkt euch Liebe. Und dieser Satz öffnet dir die Augen. Ja, das war so. Das ist, Und jetzt bist du gar nicht mehr gierig und bist ein selbstloser. Überhaupt nicht. Genau. Vom Saulus zum Paulus. Ich bin wirklich förmlich dadurch selbstlos geworden, ehrlich gegenüber mir selber geworden. Ich habe mich besonnen. Aber da muss doch irgendwas noch passiert sein in deinem Leben. Das kannst du mir nicht erzählen, dass ein Satz das gemacht hat. Ich meine, so ein doller Satz ist ja auch nicht. Ein schöner Slogan, aber das ist ja kein... Aber das ist da das, was ich dir eben gesagt habe. Du musst das mal verstehen. Ja, das stimmt schon, Du kannst viele Dinge lesen, du kannst Goethe lesen, du kannst sagen, ich wandle zwischen Freude und Schmerz in meiner Einsamkeit, aber wenn du nicht in deiner Einsamkeit gewandelt bist, dann erkennst du nicht Freude und Schmerz. Was hast du beruflich früher gemacht? Ich bin eigentlich gelernter Jurist, bin jetzt Unternehmens- und Personalberater, beschäftige mich schon seit meinem 15. Lebensjahr mit Psychologie, mit Literatur, keine Ahnung was. Also. Aber du bist jetzt weiter in deinem Beruf noch tätig? Immer noch. Aber ich bin jetzt, habe jetzt erkannt, dass ich eben nicht nur Jurist bin, sondern dass ich auch Mensch bin, dass ich auch Poet bin oder keine Ahnung was, dass ich nicht so in irgendwelchen Fugen laufe, was die Gesellschaft aus mir machen möchte. Chris, nachdem dir die Augen geöffnet wurden durch uns, was natürlich eine tolle Sache ist. Sag mal was Konkretes, was du in deinem Leben danach dann umgestellt hast. Ich habe ganz vielen Menschen zum Beispiel danach die Hand gereicht, wo ich dachte so, die können mich alle mal. Ich habe nur mal als Beispiel 10 Jahre mit meiner Ex-Frau einen Rosenkrieg geführt um meine Tochter und keine Ahnung was und habe ihr dann am heiligen Abend eine SMS geschickt, dass mir alles unheimlich leid tut, was da passiert ist und besonders für unsere Tochter, dass ich vieles bereue, was ich gemacht habe, vorher in meinem Egoismus, Und das kam gut an. Da kam auch was zurück. Glaubst du, dass das jetzt dauerhaft ist? Absolut. Ich würde mal wirklich sagen, ich bin bekehrt worden. Durch euch. Vielen Dank. Wir geben es gerne an alle Kollegen weiter. Nein, jetzt ganz ehrlich und herzlich und aufrichtig, ich danke euch. Das ist sehr schön, wirklich schön, sehr schön zu hören, Chris. Das heißt so, du wirst in deinem Beruf weiterarbeiten und hast du sonst andere Pläne noch? Ich habe einen Plan, ein Buch zu schreiben. Ich habe eine Freundin getroffen, die ich auch lange nicht mehr, wo ich keinen Kontakt mehr hatte und die hat gesagt, du hast Talent, also sie ist Autorin und hat gesagt, schreib deine Geschichte auf. Wir sind alle ganz gespannt, wenn es denn dann zu kaufen und zu lesen gibt. Lieber Chris, danke für deine Geschichte und alles Gute weiterhin. Domian, ich wünsche dir alles Gute und eine ganz herzliche Umarmung. Dankeschön, zurück. Tschüss. Ciao. Ciao, mach's gut. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen oder natürlich immer mailen, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.